Kind und Schaffen und Feiern stets das gleiche tun. Jeden Tag dieselbe Leier, was mach ich denn nun? Ich gehe zum Pott, dort heuern sie an für eine Expedition. Es sei noch Platz, so sagen sie dann, gepackt hab ich ja schon. Die Zeit ist da, kommt schnell an Bord, der Wind steht gut, schnell fahren wir fort. Die Ferne lacht, wir rufen, hey! Die Reise beginnt, uns gehört die See, ho! Das Meer ist rau, die Segel gesetzt, Matrosen heilen herbei. Sie schneiden Grimassen und zünden Sitz, es tönt ein lauter Schrei. Ein Ungeheuer, groß wie ein Haus, schlug ein auf unser Gefährt. Wir sprangen von Bord und nahmen Reißaus, das Schiff versank im Meer. Die Zeit ist da, geht schnell von Bord, die Angst treibt uns, schnell schwimmen wir fort. Wo seid ihr nur, ruft alle, hey! Seht ihr auch die Insel, dann kommt mit mir, ho! In großer Not, doch voller Glück, erreichten wir das Land. Dort lag ein Schatz, was für ein Geschick, vergraben in dem Sand. Doch einsam dachte ich, wie konnte ich nur flüchten unserm Heim. Sie hatten sich und der Liebe schwor, und wir hatten Gold und Stein. Die Zeit ist da, ich sehe ein Boot, uns zu retten aus der Not. Die Heimat lacht, wir rufen, hey! Doch fort ist nun zwar nur eine Idee.